Meine Damen und Herren, die Mysterien der Philosophie ist die Sendung überschrieben, die Sie in der kommenden Stunde hören können. Der in Berlin lebende Autor Garlef Zacharias Langhans geht darin der Frage nach, ob, wie Platon einmal behauptet hat, seine Dialoge wirklich nur Spielerei seien oder ob es doch um jenes Unsagbare geht, das sich keineswegs in Worte fassen lasse. Der Autor spürt es auf in den vielen Anspielungen auf alte Mysterien in den Dialogen des Platon. Es sprechen Christian Brückner, Joachim Notke und Klaus Barner. Sommer, Mittag, Zikaden vor den Toren Athens. Sokrates und Phaidros wandern aus der Stadt. Barfuß laufen sie durch den Ilissos, freuen sich an dem klaren, kalten Wasser und lassen sich im Schatten einer Platane nieder. Wind geht in den Zweigen. Es ist ein Heiligtum der Nymphen. Bei Hera ein schöner Platz. Sokrates lobt den Phaidros, dass er ihn als Fremden so gut geführt habe, und Phaidros antwortet: Wunderlicher, denn du gleichst wirklich einem Fremden und nicht einem Einheimischen. So wenig wanderst du aus der Stadt über die Grenze und scheinst mir überhaupt aus den Mauern nicht herauszukommen. Verzeih mir, ich bin begierig zu lernen. Und die Gegenden und die Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt. Kaum ein Satz des Sokrates wirkt heute so anstößig wie dieser. Oft hört man denn auch die Ansicht äußern, mit Sokrates und der athenischen Aufklärung habe begonnen, was uns heute mit Vernichtung bedroht. Am Anfang, heißt es, stand die Erhebung des Geistigen über das Körperliche, der Vernunft über die Sinne, des Menschen über die Natur. Am Ende steht die universale Ausbeutung des Lebens und bald seine völlige Vernichtung. Die Geringschätzung der Gegenden und Bäume, die Herabsetzung des Sinnlichen im Interesse eines angeblich Wichtigeren und Höheren, hat wirklich unsere Zivilisation verdorben und verdirbt sie immer mehr. Aber diese Haltung ist, wie ich glaube, nicht die des Sokrates oder des Platon. Fast nur durch Platon kennen wir ja Sokrates. Und sie ist auch nicht Ausdruck oder Folge philosophischer Rationalität. Sie gehört in den Zusammenhang einer anderen, älteren Rationalität, der Rationalität der Geschäfte und der Macht, der Sokrates so fernstand, dass sie es ihn mit dem Leben büßen ließ. Er sagt dann auch zu Phaidros, seinem Begleiter am Ilissos, er hätte es jedem wichtigeren Geschäft vorgezogen, mit ihm zu gehen und zu reden. Aber er hatte kein wichtigeres Geschäft, er hatte Zeit. Muße haben wir ja. Sein Geschäft war das Philosophieren, das Lernen und das Reden oder das Lernen beim Reden. Und das war kein Geschäft, sondern eine Leidenschaft, etwas, das mit Pathos, Leiden zu tun hatte und mit der Suche nach einem Weg richtigen Lebens. Kaum, glaube ich, gehört dieses Philosophieren in den Komplex der Ursachen für unsere scheint ausweglose Situation. Es bietet noch immer eine Methode, da aus Ausweglosigkeit hinauszukommen. Ausweglosigkeit heißt auf Griechisch Aporia. Platon benutzt den Begriff wiederholt, um eine Situation zu bezeichnen, in der das Gespräch in einem unauflöslichen Widerspruch erstirbt. Die Aporie, die Ausweglosigkeit oder vielmehr das Leiden an ihr, die erschreckende, verwirrende Entdeckung, dass man nicht weiß, was man zu wissen glaubte, steht am Anfang des philosophischen Wegs. Von diesem Anfang handeln die Schriften Platons, seine Dialoge. Sie stellen fast ausnahmslos Sokrates im Gespräch mit Schülern dar. Einer dieser Schüler war Platon. Sokrates wurde im Jahr 399 vor Christus in Athen vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Man hatte ihm vorgeworfen, zersetzenden Einfluss auf die Jugend ausgeübt und neue Kulte eingeführt zu haben. Er hatte es in seiner Verteidigungsrede versäumt, an das Mitleid der Richter zu appellieren und hatte sie im Gegenteil mit Schlafenden verglichen, die um sich stoßen, wenn man sie aufweckt. Es war seine Gewohnheit gewesen, die Leute, mit denen er redete, Schüler ebenso wie angesehene Redner und Politiker, in Widersprüche zu verwickeln und dadurch aus dem Schlaf falscher Gewissheiten zu wecken. Eine Schrift, ein philosophisches Werk hat er nicht hinterlassen. Er war überzeugt, und Platon teilte diese Überzeugung, dass Philosophie nur in der mündlichen Unterredung, im Dialegistei, stattfinde. Dialektik bezeichnet die Methode des philosophischen Gesprächs. Bis zu seiner Hinrichtung verbrachte Sokrates noch mehrere Wochen gefesselt im Gefängnis. Täglich bis zur Ankunft des Schiffes erhielt Sokrates Besuch von seinen Schülern. Einer von ihnen, Kriton, hatte versucht, ihn zur Flucht zu bewegen. Sokrates hatte abgelehnt. Er glaubte auch dort, nach dem Tode, nicht minder vortreffliche Gebieter und Freunde anzutreffen als hier. Darüber freilich hatten die Schüler Zweifel. Am Tag der Rückkehr des Schiffes waren sie in großer Zahl bei ihm. Nach Sonnenuntergang, wussten sie, würde er sterben müssen. Alle waren in einer sonderbaren Stimmung, nicht fröhlich, wie in unseren philosophischen Beschäftigungen nach gewohnter Weise, obwohl unsere Unterredungen auch von dieser Art waren, sondern in einem gar nicht festzulegenden Zustande, in einer ungewohnten Mischung, die aus Lust zugleich und Betrübnis zusammengemischt war, bisweilen lachend, dann wieder weinend. Ihre Gespräche handelten von der Unsterblichkeit der Seele. Es sei ja nur angemessen, meint Sokrates, dass einer, welcher im Begriff ist, dorthin zu wandern, nachsinne und sich Bilder mache über die Wanderung dorthin, wie man sie sich wohl zu denken habe. Was könnte einer auch wohl noch weiter tun in der Zeit bis zum Untergang der Sonne? Wir sind über diese Gespräche durch Platons Dialog Phaidon unterrichtet. Er beginnt damit, dass Phaidon dem Echekrates, einem Freunde, berichten soll, wer bei Sokrates Tod anwesend war und was gesprochen wurde. Und zwar bittet Echekrates, Phaidon solle doch versuchen, recht genau zu erzählen. Und noch einmal, versuche nur alles, so genau du immer kannst, uns vorzutragen. Und Phaidon versichert, er werde versuchen, alles von Anfang an zu erzählen. Die Erinnerung an Gespräche, das womöglich wortwörtliche Memorieren, gehörte zu den ersten Aufgaben der Schüler in Platons Akademie. Es gehörte schon zu den Übungen der Mitglieder pythagoreischer Mysteriengemeinden, mit denen Sokrates und vor allem Platon vielfache Beziehungen unterhielten. Die Pythagoreer, benannt nach dem halb sagenhaften Weisen und Wundertäter Pythagoras aus Unteritalien, betrachteten die Welt und auch die Seele des Menschen als eine Harmonie von Gegensätzen. So sahen sie auch Tod und Leben als einen Wechsel von Gegensätzen, und sie glaubten, dass die Seele aus dem Tode wiederkehren und sich auch einer früheren Existenz erinnern könne. Ein Glaube, aus dem Platon den Gedanken der Anamnesis entwickelte, den Gedanken, dass Lernen nichts als Erinnern und dass nur im Erinnern, dem Anamnestai, die Seele eigentlich lebendig sei. Die beiden wichtigsten Gesprächspartner des Sokrates an seinem Todestag, Kebes und Simmias, sind Pythagoreer aus Theben. Echekrates, dem Phaidon berichten soll, war Mitglied einer pythagoreischen Gemeinde aus Phleius in Arkadien. Sokrates, erzählt Phaidon, begann mit einem Rückgriff auf einen Palaios Logos, so nennt Platon eine altehrwürdige theologische Lehre, eine alte Rede, nämlich der Pythagoreer. Eine alte Rede gibt es, dass, wie die Seelen von hier dorthin gekommen sind, sie auch wieder hierher zurückkehren und wiedergeboren werden aus den Toten. Er greift dann den Gedanken der Anamnesis auf, dass wir bei der Geburt ein früheres Wissen vergessen haben, das wir erinnernd mühsam zurückgewinnen, und kommt in einem langen Gespräch mit Kebes und Simmias zu dem Ergebnis, dass die Seele unsterblich sei. Eine Stille entstand nun auf lange Zeit. Und er selbst, Sokrates, war ganz in das Vorgetragene vertieft, wie man ihm ansehen konnte, und auch die meisten von uns. Kebes und Simmias aber sprachen ein weniges miteinander. Da sah sie Sokrates an und fragte, wie? Euch dünkt doch nicht etwa das Gesagte noch mangelhaft gesagt zu sein. Tragt nur ja kein Bedenken, es entweder allein zu sagen und anzuführen, wenn ihr glaubt, dass es so besser werde vorgetragen werden, oder auch mich mit dazu zu nehmen, wenn er meint, mit mir besser zu fahren. Da sagte Simjas: Ich will dir die Wahrheit sagen, Sokrates. Wir beide haben schon lange zweifelnd einander angestoßen und aufgemuntert zu fragen, weil wir zwar gern hören möchten, aber doch Bedenken tragen, dir Unruhe zu machen, dass es dir nicht etwa zuwider wäre bei dem jetzigen Unglück. Als er dies hörte, sagte er mit leisem Lächeln: O weh, Simjas, wahrlich gar schwer werde ich die übrigen Menschen überzeugen, dass ich das jetzige Geschick für kein Unglück halte, da ich nicht einmal euch überzeugen kann, sondern ihr fürchtet, ich möchte jetzt missgestimmter sein als sonst im Leben. Die beiden Pythagoreer bringen nun ihre Einwände vor. Simjas vergleicht das Verhältnis zwischen Seele und Körper mit dem zwischen der Harmonie und der Leier. Die Harmonie sei etwas Unkörperliches und gar Schönes und Göttliches, die Leier körperlich, zusammengesetzt und irdisch. Und wenn man die Leier zerbräche, könne auch die Harmonie nicht mehr existieren. Kebes räumt ein, dass die Seele vielleicht früher schon existiert haben und dass sie vielleicht auch mehrmals noch geboren werden könne, doch gebe es keine Sicherheit, dass der Tod ihres jetzigen Leibes nicht auch ihr letzter und endgültiger Tod sei. Alle nun, als wir sie beide dieses hatten sagen gehört, waren wir, wie wir uns hernach gestanden, auf unangenehme Weise verstimmt, weil sie uns, die wir durch die vorigen Reden stark überzeugt waren, wieder unruhig zu machen und in Ungewissheit zurückzuwerfen schienen, nicht nur über das bereits Gesagte, sondern auch wegen dessen, was nun noch würde gesagt werden, ob wir nicht ganz untaugliche Richter wären oder auch die Sache selbst gar nicht zu entscheiden. Hier unterbricht Echekrates die Erzählung. Der Vergleich der Seele mit der Leier hat ihn als Pythagoreer wunderbar ergriffen, zugleich aber an dem Gedanken der Unsterblichkeit irre gemacht. Und er möchte wissen, wie Sokrates das Argument aufgenommen hat und ob auch ihm etwas Verdrießliches anzumerken gewesen oder nicht und wie er sich verteidigte. Dies alles berichte uns so genau als möglich. Gewiss, o Echekrates, wie oft ich auch den Sokrates schon bewundert hatte, nie doch war ich mehr von ihm eingenommen als damals. Denn dass er etwas zu erwidern wusste, ist wohl nichts Besonderes. Aber ich bewunderte ihn zuerst vorzüglich darüber, wie freundlich und sanft und beifällig er die Reden der jungen Männer aufnahm. Dann, wie scharf er bemerkte, wie sie auf uns gewirkt hatten. Endlich, wie gut er uns heilte und gleichsam wie Flüchtlinge und Geschlagene zurückrief und uns zusprach, ihm zu folgen und die Rede mit ihm zu erwägen. Ich saß nämlich zu seiner Rechten neben dem Bett auf einem Bänkchen, er aber saß weit höher als ich. Nun strich er mir über den Kopf, fasste die Haare im Nacken zusammen, denn er pflegte wohl oft in meinen Haaren zu spielen, und sagte: Morgen also, o Phaidon, wirst du wohl diese schönen Locken abscheren? So sieht es wohl aus, o Sokrates, sprach ich. Nicht doch, wenn du mir folgst. Was denn, fragte ich. Heute noch, sagte er, wollen wir, ich meine, und du diese abscheren, wenn uns nämlich die Rede stirbt und wir sie nicht wieder ins Leben rufen können. Das also wäre der Tod, wenn die Rede stirbt. Sokrates glaubt, und das ist zunächst nur eine Hypothese, dass es nicht an den Logoi, den Reden oder dem Prinzip philosophischer Argumentation liege, wenn wir unsicher seien, sondern an uns, dass nicht die Logoi krank, sondern dass wir noch nicht gesund sind. Dass wir noch nicht gesund sind, sondern danach streben müssen, gesund zu werden. Du, Phaidon, und die übrigen wegen des ganzen künftigen Lebens, ich aber wegen des Todes. Und damit beginnt nun das Gespräch von Neuem, als langwierige, mühevolle Untersuchung, die über die Widerlegung der Gegenbeweise zu besserer, tieferer Gewissheit führt. Die Geschichte einer Verwirrung, einer plötzlich bewusst gewordenen Krankheit und ihrer Heilung. Die Stelle macht in typischer Weise deutlich, was sich auch an anderen Dialogen Platons zeigen ließe. Am Anfang steht eine Irritation, ein Verlust der Sicherheit. Aporia, Ausweglosigkeit. Da Das Gesagte kann richtig oder falsch sein. Es gibt keine Gewissheit. Erst in dieser Ausweglosigkeit öffnet sich der Weg. Das scheint uns nicht selbstverständlich. Warum so emphatische Begriffe wie Krankheit und Heilung, wo es um philosophische Erörterungen geht? Die Frage wird noch dadurch kompliziert, dass Sokrates den Phaidon mit dem Arzt vergleicht, in anderen Fällen die Krankheit selbst herbeiführt. Menon, ein Gesprächspartner in einem anderen Dialog, vergleicht ihn darum mit dem Zitterrochen, der Narke, die jeden, der sich ihr naht, mit elektrischen Schlägen erstarren macht, Narkei. Im Gespräch mit einem Sklaven zeigt Sokrates dann, wie einer, der nichts weiß, vom vermeintlichen Wissen auf den Punkt des Nichtwissens geführt wird. Beim Zeus, Sokrates, ich weiß nicht. Und wie aus diesem Schock des Nichtwissens das selbstständige Denken, das Lernen, die Erinnerung entspringt. Jeder kennt dieses Erschrecken, aber wir sind gewohnt, es zu übergehen. Eine plötzliche Entdeckung, ein aufblitzendes Wissen, dass wir nicht wissen, was wir zu wissen glaubten. Verstimmung, Verwirrung, Erstarren. In einem anderen Dialog sind es Schwindelgefühle, wieder in einem anderen Wehenschmerzen, die bei dieser Entdeckung entstehen. Und Sokrates antwortet: Diese Aporia ist das Leiden, das Pathos des Philosophen, und es gibt keinen anderen Anfang des Philosophierens. Des Philosophierens, das heißt des philosophischen Gesprächs. Das memorierte, erst recht das niedergeschriebene Gespräch, der platonische Dialog, können es nicht ersetzen. Sie dienen der Hinführung und der Erinnerung der Lernenden. Am Anfang des lebendigen Gesprächs aber steht das Erschrecken, das Erstarren, die Narke. Es ist nicht gleichgültig, dass es ein Wesen im Wasser ist, dem Platon die Kraft der Erweckung zuschreibt. An anderer Stelle, wo er das Erschrecken, Taumatzein, Erstaunen nennt, steht anstelle der Narke ein mythisches Wesen, Taumas. Und Platon lässt Sokrates in dem Zusammenhang daran erinnern, dass Taumas der Vater der Iris ist. Iris ist in der griechischen Mythologie der Regenbogen, der die Tiefe mit der Höhe verbindet. Sie ist auch die Botin, die den Weg zu den Göttern hinauf und wieder hinab zu den Menschen geht. Taumas, Erstaunen, von dem sie sich herleitet, ist ein Wesen in der Tiefe des Wassers, wie die Narke. Verständlicher werden diese Bilder durch eine Erzählung wiederum im Phaidon, in der Sokrates das Leben der Menschen mit einem Leben in Höhlen vergleicht. Wir nun merkten es nicht, dass wir nur in diesen Höhlungen der Erde wohnten und glaubten, dass wir oben auf der Erde wohnten. Wie wenn ein mitten im Grunde der See wohnender glaubte, oben an dem Meere zu wohnen und, weil er durch das Wasser die Sonne und die anderen Sterne sähe, das Meer für den Himmel hielte, aus Trägheit aber und Schwachheit niemals bis an den Saum des Meeres gekommen wäre, noch über das Meer aufgetaucht und hervorgekrochen, um diesen Ort zu schauen, wie viel reiner und schöner er ist als der bei ihm. Noch auch von einem anderen, der ihn gesehen, dies gehört hätte. Gerade so erginge es auch uns. Denn die Erde hier bei uns und die Steine und der ganze Ort hier ist zerfressen und verwittert, wie was im Meere liegt. Nur Klüfte und Sand und unendlicher Kot und Schlamm. Wenn aber jemand Flügel bekäme und hinaufflöge, so würde er dann hervortauchen und das Dortige sehen, wie die Fische, wenn sie einmal aus dem Meer auftauchen. Was hier ist, sehen, so würde dann ein solcher auch das Dortige sehen. Und wenn seine Natur die Betrachtung auszuhalten vermöchte, dann erkennen, dass jenes der wahre Himmel ist und das wahre Licht und die wahre Erde. Wir leben gleichsam unter Wasser. Und nur so bedrohliche Wesen wie die Narke oder Taumas können uns dazu bewegen, aufzutauchen und, sei es auch nur wie die Fische für einen Augenblick, das Dortige zu sehen. Auftauchen, auffliegen. Der philosophische Weg ist ein Weg hinauf. Platon bezeichnet ihn als steil, als schwierig. Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Leben unter Wasser. Was es genauer damit auf sich hat, lassen zwei Stellen im Philebos und im Phaidros erkennen, wo Sokrates scheinbar beiläufig von dem Schaltier, der Muschel, spricht. Im Philebos, einem späten Dialog Platons, redet Sokrates mit zwei sehr jungen Männern über die Frage, ob Lust oder Einsicht das Gute sei. Die Jungen bestehen auf der Lust, Sokrates auf der Einsicht. Beide Auffassungen scheinen problematisch. In einer Aporia kommt Sokrates die Erinnerung an etwas, das er vor langer Zeit im Träumen oder auch im Wachen gehört hat, dass weder Lust noch Einsicht, sondern ein drittes das Gute sei. Dieses Dritte ist ein aus beiden Extremen gemischtes. Zunächst wird bewiesen, dass beide für sich nicht gut sein können. Der Beweisgang sieht folgendermaßen aus. Das Gute ist vollkommen. Das Vollkommene bedarf nichts außer seiner selbst, um vollkommen zu sein. Wenn die Einsicht vollkommen wäre, dürfte sie nicht der Lust bedürfen. Und so wäre ein Leben der reinen Einsicht ein freudloses Leben. Wenn die Lust vollkommen wäre, dürfte sie genauso nicht der Einsicht oder der Erinnerung bedürfen. Dann aber würde man sich vergangener Lust nicht erinnern und die gegenwärtige nicht im Gedächtnis behalten können. Ja, man wüsste in der Freude nicht einmal, dass man sich freut und hätte auch keine Ahnung von zukünftiger Freude. Das aber, schließt Sokrates, wäre nicht das Leben eines Menschen, sondern eines Polypen oder eines Schaltiers. Unser Gesprächspartner Protarchos erwidert: Ganz zum Verstummen hast du mich mit deiner Rede gebracht. Das Verstummen, Aphasia, Sprachlosigkeit, ist Ausdruck des Erschreckens. Es ist schwer glaublich, dass es der einfache Beweisgang gewesen sein soll, der den schon erfahrenen Schüler zu dieser Reaktion gebracht hat. Vielmehr hat Sokrates mit dem Schaltier auf einen Zusammenhang angespielt, der Protarchos bekannt sein musste, den er aber, wie es scheint, vergessen hatte. Mit größerer Deutlichkeit ist dieser Zusammenhang an einer Stelle des Phaidros erkennbar. Es geht da um den Gegensatz des Hiesigen und des Dortigen. Darum, dass die Seele einst das Dortige geschaut hat, sich aber bei dem Hiesigen an jenes zu erinnern nicht leicht sei, und dass nur wenigen die Erinnerung stark genug beiwohnt. Und nun kommt eine sehr emphatische Stelle, mit der sich die platonische Philosophie in nächste Nähe zur antiken Mysterienfrömmigkeit stellt. Denn wer Gerechtigkeit, Besonnenheit und was sonst den Seelen köstlich ist, hiesige Abbilder, haben keinen Glanz, sondern mit trüben Werkzeugen können auch nur wenige von ihnen mit Mühe jenen Bildern sich nahend des abgebildeten Geschlecht erkennen. Die Schönheit aber war damals glänzend zu schauen, als mit dem seligen Chore wir dem Zeus, andere einem anderen Gotte folgend, des herrlichsten Anblicks und Schauspiels genossen und in ein Geheimnis geweiht waren, welches man wohl das Allerseligste nennen kann und welches wir feierten, untadlich selbst und unbetroffen von den Übeln, die unserer für die künftige Zeit warteten, und so auch zu untadligen, unverfälschten, unwandelbaren, seligen Gesichten vorbereitet und geweiht, in reinem Glanze, rein und unbelastet von diesem unseren Leibe, wie wir ihn nennen, den wir jetzt eingekerkert wie ein Schaltier mit uns herumtragen. Der Mensch, ein Schaltier. Die Schale ist der Körper. Seine Werkzeuge, die Sinne, sind trüb. Und die Abbilder des Seienden, die wir erblicken, haben keinen Glanz, wie die Sterne für die Lebewesen im Wasser. Das damalige aber, zu dem die Seele in der Erinnerung zurückkehrt, war der beseligende Anblick, Makaria Opsis, ein feststehender Begriff aus der Mysteriensprache. Und durch diesen Anblick waren wir in das Heiligste eingeweiht, in die Teletai, so nannte man in Athen vor allem die Mysterien von Eleusis, rein und noch unbezeichnet vom Körper. Sema, das Zeichen, Soma, der Körper. Mit beiden Begriffen spielte Platon auf eine Formel an, die jedem gebildeten Athener seiner Zeit bekannt war. Sema heißt Zeichen, aber auch Grabmal. Soma, Sema heißt der Körper, das Grab. Es war eine Mysterienformel. Der Gedanke, den sie ausdrückte, war so geläufig, dass Aristophanes ihn in einer seiner Komödien verspotten konnte, indem er die Lebenden aus der Sicht der Unterirdischen als die Leichen da oben bezeichnete. Der Spott bezieht sich genauer auf eine Sekte, die sich nach dem berühmten Heroen Orpheus nannte und deren Verbreitung schwer abschätzbar ist. Ihr Einfluss auf Platon ist unbestritten und er ist bedeutend. Es gab, wohl schon seit dem 6. Jahrhundert, orphische Wanderpriester in Griechenland, die nicht sehr angesehen waren. Es gab andererseits orphische Schriften, die in hohem Ansehen standen. Man glaubte, Orpheus habe sie geschrieben oder sie enthielten doch die Lehren, die er seinen Schülern mitgeteilt habe, so wie jene Wanderpriester glaubten, die Mysterien zu verwalten, die er von seiner Reise in den Hades mitgebracht habe. Orpheus ist der Name eines mythischen Helden aus Thrakien, einem waldigen, gebirgigen Land im Nordosten Griechenlands, von dem die Athener nur wenig wussten. Aus Thrakien hatten sie den ekstatischen Kult des Dionysos übernommen. Aus Thrakien stammte jener Apollon, den sie den Hyperboreischen nannten, den von jenseits des Nordwinds. Es war ein Gott, der im Winter in ein nördliches Paradies verschwand und im Frühjahr wiederkehrte. Einige Gelehrte vermuten, er habe mit dem griechischen Apollon ursprünglich nichts zu tun und sei nur wegen einer Namensähnlichkeit mit ihm identifiziert worden. Er habe vielleicht nach Abalus oder Avalon, der Apfelinsel, geheißen, auf die keltische Heroen wie König Artus im Tode entrückt wurden. Mit beiden Göttern, Dionysos und Apollon, stand Orpheus in naher Verbindung. Es heißt, er war ein Anführer der dionysischen Riten, blutiger Riten, bei denen rasende Frauen einen Ziegenbock oder einen Stier zerrissen und das rohe Fleisch verzehrten. In Ziegenbock und Stier verkörperte sich Dionysos, den in Urzeiten Titanen zerrissen hatten und den Zeus zu neuem Leben erweckte. Das heißt andererseits, dass Orpheus sich von Dionysos abgewandt und andere unblutige Mysterien eingeführt und sich dem Kult des verschwindenden und wiederkehrenden Apollon zugewandt habe. Von Apollon hatte er die Leier erhalten. Die Musen, die dem Apollon nahestanden, hatten ihn das Spiel gelehrt. Dionysisch war wiederum sein Tod. Er wurde von rasenden Frauen zerrissen. Apollinisch aber war nicht nur seine Musik, sondern dass er schon bei Lebzeiten einmal ins Totenreich gefahren, dass er verschwunden und wiedergekehrt war. Verschwinden und wiederkehren war ein wichtiges und bis in die Philosophie Platons hinein fruchtbares Motiv der thrakischen Religion. Herodot berichtet von dem Halbgott Zalmoxis, der im Tode verschwand und wiederkehrte und der seinem Volk, dem thrakischen Stamm der Geten, einen Weg in die Unsterblichkeit zeigte. Auch die Totenfahrt des Orpheus scheint man früh so verstanden zu haben. Die Griechen erzählten, er habe Eurydike, seine Gemahlin, zurückholen wollen. Eurydike bedeutet die weithin Richtende. Es war ein Name der Todesgöttin. Orpheus verschwand ins Totenreich und führte nach seiner Wiederkehr die thrakischen Männer in die Mysterien der Todesgöttin ein. Mysterien, die einen Weg aus dem Tod ins Leben zeigten. Eben diesen Weg zeigten die orphischen Mysterien auch noch in klassischer Zeit. Ihn zeigten ebenso die athenischen Staatsmysterien von Eleusis. In Eleusis erlebten die Eingeweihten den Schrecken und die beseligende Schau, die bei Platon am Anfang und Ende des philosophischen Weges stehen. Beide, orphische und eleusinische Mysterien, berührten sich schon im 5. Jahrhundert so nah, dass man der Ansicht sein konnte, Orpheus sei Gründer auch der Mysterien von Eleusis gewesen. Zugleich verbanden sich in Unteritalien orphische Vorstellungen mit denen der Pythagoreer. Nicht zufällig, denn auch Pythagoras, in dem seine Anhänger eine Verkörperung des hyperboreischen Apollon sahen, verstand sich auf das Verschwinden und Wiederkehren. Er hatte sich unter seinem Haus in Kroton eine Art Grab gebaut, aus dem er fast zum Gerippe abgemagert nach langer Abwesenheit zurückkehrte, im Stande höheren Wissens. Die neuere Pythagoras-Forschung stellt sein Verschwinden und Wiederkehren in den Zusammenhang der schamanistischen Kultur, die in der Antike in ganz Nordeuropa und Asien bis hinein nach Thrakien verbreitet war. Die Griechen begegneten ihr bei ihrer Kolonisation des Schwarzen Meeres. Der Schamane verschwindet für lange Zeit in einer Höhle, die, wie im Bild noch bei Platon, als Unterwelt verstanden wird und kehrt als wissender Mann, als einer, der mehr weiß, wie es von Pythagoras hieß, zurück. Oder die Reise ist eine Ausfahrt allein der Seele, wobei der Körper wie tot zurückbleibt. Trennung der Seele vom Körper ist denn auch Inbegriff und Ziel schamanistischer Praxis. Vor allem in diesem Punkt, aber nicht nur in ihm, berühren sich sehr altertümliche Vorstellungen mit denen der platonischen Philosophie. Lösung und Trennung der Seele vom Körper ist das Geschäft des Philosophen. Sokrates beruft sich dabei auf einen alten Logos und er fragt den Pythagoreer Simmias: Heißt aber das nicht Tod, Lösung und Trennung der Seele vom Körper? Allerdings. So sei der Tod kein Unglück, sondern ein Glück für den Philosophen. Hoffnung auf ein Glück. Schwänen, die singen, wenn ihnen der Tod naht, und kennzeichnet damit die Philosophie in pythagoreischer Tradition als Dienst des Apollo. Die Menschen aber, wegen ihrer eigenen Furcht vor dem Tode, lügen auch über die Schwäne und sagen, dass sie über den Tod jammernd aus Traurigkeit sängen, ohne zu bedenken, dass kein Vogel singt, wenn ihn hungert oder friert oder ihm sonst etwas fehlt, auch selbst nicht einmal die Nachtigall oder die Schwalbe und der Wiedehopf, von denen sie sagen, dass sie aus Unlust klagend singen. Aber weder diese, glaube ich, singen aus Traurigkeit noch die Schwäne, sondern weil sie, meine ich, dem Apollon angehören, sind sie wahrsagerisch. Und da sie das Gute in der Unterwelt vorauserkennen, so singen sie und sind fröhlich an jenem Tage besonders und mehr als sonst vorher. Ich halte aber auch mich dafür, ein Dienerschaftsgenosse der Schwäne zu sein und demselben Gotte heilig und nicht schlechter als sie, das Wahrsagen zu haben von meinem Gebieter, also auch nicht unmutiger als sie, aus dem Leben zu scheiden. Eine Rangordnung der Lebewesen, die Platon in einem späten Dialog aufstellt, führt von den Wesen im Wasser über die, die auf dem Land leben, hinauf zu den Vögeln. Und wie die Muschel am Meeresgrund tiefer steht als die Fische, die immerhin auftauchen und das Hiesige sehen können, stehen die Schwäne, die im Tode singen und das Dortige sehen, höher als die anderen Vögel. Sie symbolisieren das apollinische Geheimnis der Lösung der Seele vom Körper. Apollon ist der Gott des reinen, klaren Lichts. Apollonkult ist Reinigung, Katharsis. Die Katharsis des Philosophen ist die Befreiung der Seele von Furcht und Begehren, den Leidenschaften des Körpers. So stehen Apollonkult und Philosophie in engem ursprünglichem Zusammenhang. Diogenes Laertius erzählt, dem Sokrates sei am Tag, bevor er Platon kennenlernte, im Traum ein Schwan erschienen, habe sich in seinem Schoß niedergelassen und sei dann mit wunderbarem Gesang davongeflogen. Tags darauf sei ihm Platon vor dem Dionysos-Theater begegnet. Er habe sein Schüler werden wollen und Sokrates habe in ihm den Schwan erkannt. Platon selbst soll nach der Begegnung seine Tragödien verbrannt haben. Tragödie bedeutet Gesang aus Anlass des Bocks. Sie war dem Dionysos heilig. Bei seinen Reisen nach Italien, nach dem Tod des Sokrates, lernte Platon den Apollonkult der Pythagoreer kennen. Er blieb ihm bei der Gründung seiner Akademie verpflichtet, der er den Status eines Kultvereins zur Verehrung des Apollon und der Musen gab. Apollon lehrt die Befreiung der Seele. Die Musen sind Töchter der Mnemosyne, der Erinnerung. Höchste Form der Musike, des Musendienstes, nennt Sokrates deshalb die Philosophie. Wie Orpheus singend die Toten zum Weinen gerührt, wie er in ihnen die Erinnerung ans Leben geweckt hatte, so weckt das philosophische Gespräch in der Seele die Erinnerung an ihren Ursprung und an das vergessene einstige Wissen. Wie man sie ans Licht heraufbringt. Nach Art einiger von denen erzählt wird, sie seien aus der Unterwelt zu den Göttern hinaufgestiegen. Das ist nun freilich, scheint es, nicht

tranken aus einer Quelle, die Lethe vergessen hieß, und aus einer Quelle Mnemosyne, Erinnerung. Gelangten wie Tote in Binden gewickelt in eine unterirdische Höhle, sahen Erscheinungen, hörten Stimmen und kehrten mehr wissend wie der Schamane, wie Pythagoras nach seinem symbolischen Tod und wie auch Odysseus oder Orpheus nach ihrer Totenreise ins Leben zurück. Der philosophiegeschichtliche Hintergrund des Höhlengleichnisses ist die Identifizierung des Hades mit der Erde, die einige Generationen vor Platon bei dem sizilianischen Philosophen Empedokles begegnet, wobei die homerische Wiese und wiederum die Höhle als Bilder für das Totenreich stehen. Wir gelangten in diese überdeckte Höhle, den freudlosen Ort, wo Mord und Groll und Scharen anderer Unglücksgeister und ausdauernde Krankheiten und Fäulnisse und das Wirken des Rheuma auf der Wiese des Unheils im Düster hin und her schweifen. Im Gegensatz zur mythischen und zur rituellen Hadesfahrt ist der Weg bei Platon nicht ein Weg hinab und hinauf, sondern hinauf und hinab. Dem Gang des Schamanen in die Höhle entspricht der Gang ins apollinische Licht, da nun die Erde die Höhle, das Dasein der Menschen ein Dasein im Dunkeln, ohne Erinnerung und Bewusstsein, wie das von Toten ist. Der Weg zurück in die Höhle ist der Weg des philosophischen Lehrers, der die Gefangenen lösen und hinaufbringen will und den die bei ihnen Geehrten und Machthabenden umbringen, wenn sie seiner habhaft werden. Er ist für sie, wie Sokrates in seiner Verteidigungsrede sagte, die Bremse, die das Pferd sticht, für die, die lernen wollen. Narke Taumas, der Vater der Götterbotin, die den Weg hinab und hinauf geht. Am Anfang steht das Erschrecken, am Ende das Mysterium. Der Weg dazwischen ist das Dialegistei, das gemeinsam suchende Gespräch. Die Dialektik, die Kunst des Lehrers ist, wenn man Sokrates folgt, nichts anderes als die Kunst des Fragens, mit der er den Gesprächspartner über Verwirrung und Zweifel auf den Weg der Erinnerung führt. Im Gespräch mit einem sehr jungen Schüler, Theaetetos, der über eine Frage in Zweifel gekommen ist, aber nicht ablassen kann, darauf zu sinnen, sagt Sokrates: Du hast eben Wehenschmerzen, weil du nicht leer bist, sondern schwanger gehst. Und er fragt den Theaetetos, ob er nicht wisse, dass er Sohn einer Hebamme sei und auch denselben Beruf ausübe. Geburtshilfe leisten nötigt mich der Gott, erzeugen aber hat er mir gewährt. Die aber mit mir umgehen, denen ergeht es wie den Gebärenden. Sie haben nämlich Wehen und wissen sich nicht zu lassen bei Tag und bei Nacht. Und diese Wehen kann meine Kunst erregen sowohl als stillen. Lernen aber würde niemand etwas von ihm. Nur selbst aus sich selbst entdecken sie viel Schönes und gebären es. Die Geburtshilfe indes leisten dabei der Gott und ich. Die Amme heißt Maya. Die Methode des Sokrates darum mäeutisch. Mircea Eliade vergleicht sie mit der Arbeit der Initiationsmeister archaischer Gesellschaften. Auch sie entbanden die Novizen, das heißt, sie halfen ihnen, zu einem geistigen Leben geboren zu werden. Und dies ist Erinnerung an jenes, was einst unsere Seele gesehen, Gott nachwandelnd und das übersehend, was wir jetzt für das Wirkliche halten und zu dem wahrhaft Seienden das Haupt emporgerichtet. Des Philosophen Seele ist immer mit der Erinnerung so viel wie möglich bei jenen Dingen, bei denen Gott sich befindet. Indem er nun mit dem Göttlichen umgeht, wird er von den Leuten wohlgescholten als ein Verwirrter. Dass er aber begeistert ist, merken die Leute nicht. Begeistert. Enthusiasmus. Von Gott erfüllt. Im Phaidros, einem Dialog, der zwei Teile und scheinbar zwei Themen hat, Eros und Logos, lässt Platon den Sokrates vier Arten des von den Göttern verliehenen Wahnsinns unterscheiden. Den Wahnsinn der weissagenden Pythia, den Apollon schickt, die dionysische Raserei, den dichterischen Wahnsinn von den Musen eingegeben und den Wahnsinn des Eros. Im Symposion, wieder einem Dialog über die Liebe, spricht Platon durch den Mund des Alkibiades vom Wahnsinn der Philosophen, der Sokrates und alle seine Schüler erfasst habe. Mania, und Bacchäa, Wahnsinn und dionysische Raserei. Dionysos hat an dieser Mania wohl nur insofern Anteil, als der philosophische Enthusiasmus immer wieder mit Erfahrungen im Bereich der Mysterien verglichen wird, deren Schutzgott Dionysos ist. Aber Mania ist im Spiel. Und Apollon, die Musen und Eros haben an ihr direkten Anteil. Apollon, der verschwindende und wiederkehrende Gott, der die Lösung der Seele vom Körper fordert. Die Musen als Töchter der Mnemosyne, die Erinnerung und Wissen schenken. Eros, der in der Schönheit des Geliebten ein Ebenbild des Dortigen entdeckt, wie es im Phaidros heißt. Darum sind die Verliebten entzückt und sind nicht mehr ihrer selbstmächtig. Was ihnen aber eigentlich begegnet, wissen sie nicht, weil sie es nicht genug durchschauen. Phaidros gehört zu den Lobrednern des Eros im Symposion. Der nach ihm benannte Dialog handelt von dem Verhältnis von Eros und Rede. Und in allen Dialogen wirkt Eros als beflügelnde Kraft. Im Menon wird das dialektische Reden als sanft und freundschaftlich charakterisiert. Im Phaidon ist es eine Zärtlichkeit, mit der Sokrates die Heilung der Freunde beginnt. Er pflegte wohl oft in meinen Haaren zu spielen. Und immer wieder erscheint er als Liebhaber junger Männer, wie ebenso seine Schüler verliebt sind in ihn oder einen anderen. Eros, nicht was wir heute abschwächend platonische Liebe oder pädagogischen Eros nennen, sondern jene Art göttlichen Wahnsinns, von der Platon spricht, ist Geleiter der Seele auf ihrem Weg hinauf. Goes wird er im Symposion genannt, Seelenführer, Schamane, einer, der sich auf den Wegen der Unterwelt auskennt. Es gibt einen Eros ohne Philosophie, aber es gibt keinen Philosophieren ohne Eros. Von dem Verhältnis beider zueinander handelt das Gespräch des Sokrates mit Phaidros, das Gespräch unter der Platane am Ilissos. Es enthält in seinem ersten Teil drei Reden über den Eros. Eine Rede, die Lysias, der Liebhaber und Lehrer des Phaidros, gehalten hat und die Phaidros vorträgt, und zwei Reden des Sokrates. Lysias beweist in seiner Rede, dass ein junger Mann besser tut, einem nicht liebenden Freunde als einem Liebenden zu folgen. Sokrates missbilligt diese Rede, zunächst, wie es scheint, nur aus formalen Gründen und setzt ihr eine andere entgegen, die dieselbe These mit besseren Argumenten beweisen soll. Er hält diese Rede mit verhülltem Haupt, aus Scham, wie er nachher sagt, und lässt ihr mit entblößtem Haupt, aus Ehrfurcht vor dem Eros, eine zweite folgen, einen Widerruf, in dem er den Eros preist. Er beginnt mit einem Gleichnis über die Seele und erzählt dann, was ihr in der Liebe widerfährt. Die Seele gleiche der zusammengewachsenen Kraft eines gefiederten Gespannes und seines Führers. Der Götter, Rosse und Führer nun sind alle selbst gut und guter Abkunft, die anderen aber vermischt. Zuerst nun zügelt bei uns der Führer das Gespann, demnächst ist von den Rossen das eine gut und edel und solchen Ursprungs, das andere aber entgegengesetzter Abstammung und Beschaffenheit. Schwierig und mühsam ist daher natürlich bei uns die Lenkung. Die Kraft des Gefieders besteht darin, das Schwere emporhebend hinaufzuführen, wo das Geschlecht der Götter wohnt. Auch hat es am meisten unter allem Körperlichen mit dem Göttlichen gemeinsam. Das Göttliche nämlich ist das Schöne, Weise, Gute und was dem ähnlich ist. Hiervon also nährt sich und wächst vornehmlich das Gefieder der Seele. Durch das Missgestaltete aber, das Böse und was sonst jenem entgegengesetzt ist, nimmt es ab und vergeht. Der große Herrscher im Himmel, Zeus, seinen geflügelten Wagen lenkend, zieht nun als der Erste aus, alles anordnend und versorgend. Und ihm folgt die Schar der Götter und Geister. Wenn sie aber zum Fest und zum Mahle gehen und gegen die äußerste unterhimmlische Wölbung schon ganz steil aufsteigen, dann gehen zwar der Götterwagen mit gleichem wohlgezügelten Gespann immer leicht, die anderen aber nur mit Mühe. Denn das vom Schlechten etwas an sich habende Ross, wenn es nicht sehr gut erzogen ist von seinem Führer, beugt sich zum Boden hinunter und drückt mit seiner ganzen Schwere, woraus viel Beschwerde und der äußerste Kampf der Seele entsteht. Denn die unsterblich Genannten, zwar wenn sie an den äußersten Rand gekommen sind, wenden sich hinauswärts und stehen so auf dem Rücken des Himmels. Und hier stehend reißt sie der Umschwung mit fort und sie schauen, was außerhalb des Himmels ist. Dieses nun ist der Götterlebensweise. Von den anderen Seelen aber konnten einige, die am besten dem Gotte folgten, das Haupt des Führers hinausstrecken in den äußeren Ort und so den Umschwung mit vollenden, geängstigt jedoch von den Rossen und kaum das Seiende erblickend. Andere erhoben sich bisweilen und tauchten dann wieder unter, so dass sie im gewaltigen Sträuben der Rosse einiges sahen, anderes aber nicht. Die übrigen allesamt folgen zwar auch, dem droben nachstrebend, unvermögend aber werden sie im unteren Raume mit herumgetrieben, nur einander tretend und stoßend, indem jede der anderen zuvorzukommen versucht. Getümmel entsteht nun, Streit und Angstschweiß, wobei durch Schuld schlechter Führer viele verstümmelt werden, vielen vieles Gefieder beschädigt. Alle aber gehen nach viel erlittenen Beschwerden unteilhaft der Anschauung des Seienden davon. Und so davongegangen, halten sie sich an scheinbare Nahrung. Mit Lethe, Vergessenheit und mit Schlechtigkeit angefüllt, verliert die Seele ihr Gefieder, sinkt zur Erde und in ihr Grab, das Gefängnis des Körpers, ein. Aus ihm rettet Eros. Wem die Erinnerung an das einmal Geschaute noch hinreichend beiwohnt, der gerät in heftige Bewegung, wenn er in der Schönheit des Geliebten ein Abbild des Dortigen erblickt. Er schaudert zuerst, wie der Myste beim Eintritt ins Mysterienhaus, und es überkommt ihn etwas von dem damaligen Erschrecken. Hernach aber betet er die Gestalt anschauend an wie einen Gott. Und fürchtete er nicht den Ruf eines übertriebenen Wahnsinnes, so opferte er auch wie einem heiligen Bilde oder einem Gotte dem Liebling. Dieser Enthusiasmus, sagt Sokrates, ist unter allen der edelste, für den, der ihn hat, und für den, dem er sich mitteilt. Denn er beflügelt ihre Seelen aufs Neue. Nur in verschlüsselter, von der rationalen Rede deutlich abgehobener Form hat Platon über den Eros geschrieben. Die Rede im Phaidros hat die Form einer Mythenerzählung, die im Symposion die einer geheimen Belehrung, die Sokrates von der Priesterin Diotima empfing. Eros ist nicht nur die beflügelnde Kraft dieser Philosophie, er steht in nächster Nähe zu ihrem Zentrum, dem Nicht-Mitteilbaren, dem Areton. Diotima nennt Eros ein Kind der Penia und des Poros. Penia ist die Armut, Poros der Weg. Poros ist auch Sohn der Metis und das bedeutet Klugheit. Als Kind der Penia ist Eros bedürftig und voller Verlangen. Als Kind des Poros ist er Philosoph und wegekundig, ein Goes, Seelengeleiter. Seine Ambivalenz erinnert an die beiden Rosse im Phaidros, das Schlechte und das Gute. Aber es ist auch nicht abwegig, an die beiden Prinzipien des Einen und der Zweiheit zu denken, der Grenze und des Unbegrenzten, zwischen denen die Seele des Menschen hin und her gerissen ist und in deren Widerstreit und Zusammenwirken die Welt besteht. Als Sohn des Poros leitet Eros die Seele aus der Zerrissenheit und Ausweglosigkeit des Daseins zur Anschauung des Einen. Noch einmal taucht hier, verwandelt, ein Stück orphischer Tradition bei Platon auf, die Erinnerung an einen Schöpfungsmythos, in dessen Zentrum Eros steht. Am Anfang, so erzählte dieser Mythos, war die Nacht. Vom Wind befruchtet gebar sie ein Ei, in dem alle Dinge enthalten waren, Himmel und Erde, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen und Eros. Als Protagonos, Erstgeborener, trat er hervor. Als Phanes, der Zeigende, brachte er die Dinge ans Licht, indem er alles trennte. Als Eros, Verlangen, zwang er sie zur Vermischung. An einer einzigen Stelle im Menon scheinbar beiläufig, aber durch die Berufung auf Priester und Priesterinnen wieder sehr hervorgehoben, spielt Platon direkt auf diesen Mythos an. Ich habe es von Männern und Frauen, die in göttlichen Dingen gar weise waren. Was sagten denn diese? Etwas sehr Wahres, meines Erachtens, und sehr Schönes. Aber was? Und wer waren, die es sagten? Die es sagen, sind Priester und Priesterinnen, denen allen daran gelegen ist, von dem, was sie verwalten, Rechenschaft geben zu können. Sie sagen zunächst, dass die Seele unsterblich sei und sich an alles Wissen ihrer früheren Existenz erinnern könne. Und dann werden diese Weisen mit einem ganz anderen Gedanken zitiert. Da nämlich die ganze Natur unter sich verwandt ist und die Seele alles in Erfahrung gebracht hat, so hindert nichts, dass wer nur an ein einziges sich erinnert, was bei den Menschen Lernen heißt, alles Übrige selbst auffinde. Und damit ist der Gedanke schon wieder bei der Anamnesis, der Erinnerung. Dass die ganze Natur verwandt, dass also auch die Seele mit der ganzen Natur verwandt sei und deshalb ein dunkles Wissen von allem in sich trage, ist ein zusätzliches Argument, dessen es nicht bedurft hätte, um die Möglichkeit des Suchens und Lernens zu beweisen. Oder ist es so, dass beide Argumente, das der Wiedererinnerung und das der Verwandtschaft aller Dinge, für Platon nur Annäherungen an ein und dieselbe unsagbare Wahrheit sind? Muße haben wir ja, wie es scheint. Auch dünken mir die Zikaden, wie sie in der Hitze pflegen, über unseren Häuptern singend und sich untereinander besprechend herabzuschauen. Wenn sie nun auch uns nicht besser als andere in der Mittagsstunde, nicht uns unterredend sähen, sondern aus Trägheit der Seele von ihnen eingesungen schlummernd, so möchten sie mit Recht über uns spotten und denken, ein paar Knechte wären in ihrem Aufenthalt eingekehrt, um wie Schafe, die bei der Quelle Mittag machen, des Schlafes zu pflegen. Wenn sie uns aber sähen, im Gespräch begriffen, uneingesungen bei ihnen als Sirenen vorbeischiffen, dann dürften sie uns die Gabe, welche ihnen von den Göttern für die Menschen verliehen ist, mitteilen, zum Beweis ihrer Zufriedenheit. Was doch für eine haben sie? Denn nie muss ich davon gehört haben. Nicht fein steht es für einen Musenfreund, dergleichen nicht gehört zu haben. Man sagt nämlich, diese wären Menschen gewesen von denen vor der Zeit der Musen. Als aber die Musen erzeugt worden und der Gesang erschienen sei, seien einige von den damaligen so entzückt worden von dieser Lust, dass sie singend Speise und Trank vergessen und so unvermerkt gestorben wären. Aus welchen nun seitdem das Geschlecht der Zikaden entsteht, mit dieser Gabe von den Musen ausgestattet, dass sie von der Geburt an keiner Nahrung bedürfen, sondern ohne Speise und Trank sogleich singen, bis sie sterben, dann aber zu den Musen kommen und ihnen verkündigen, wer hier jede von ihnen verehrt. Der Terpsichore melden und empfehlen sie die, welche sie in Chören verehren. Der Erato, die sie durch Liebesgesänge feiern, und so den übrigen, jeder nach der ihr eigentümlichen Verehrung. Der Ältesten aber, Calliope, und ihrer nächstfolgenden Schwester Urania, die vornehmlich unter den Musen über den Himmel und über göttliche und menschliche Reden gesetzt sind und die schönsten Töne von sich geben, verkündigen sie die, welche philosophisch leben und ihre Art der Musik ehren. Aus vielen Ursachen also müssen wir etwas reden und nicht schlafen am Mittag. Die Mysterien der Philosophie. Unter diesem Titel hörten Sie Anmerkungen zu Platon von Garlef Zacharias Langhans. In einer Koproduktion des Süddeutschen und des Norddeutschen Rundfunks sprachen unter der Regie von Stefan Hilsbecher Christian Brückner, Joachim Notke und Klaus Barner. Redaktion Gisela Lindemann.